من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، باب الإخلاص وإحضار النية في جميع الأعمال والأقوال والأحوال البارزة والخفية. قال الله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. وقال تعالى: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. وقال تعالى: قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله. هذه الآيات كلها في مسألة النية، وكنا تكلمنا عن الحديث الأول وهو حديث عمر رضوان الله عليه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. بارك الله فيكم. Wir haben angefangen mit Buch der Gebote, Aufrichtigkeit und gute Absicht Niyya in allen offenbaren und geheimen Taten und Äußerungen. Allah subhanahu wa ta'ala sagt in sinngemäß übersetzt: Und es ist ihnen nicht anderes geboten worden, als dass sie Allah dienen sollen, aufrichtig oder mit lauterem Glauben gegenüber in der Religion und rechtgläubig. Und das Gebet verrichten, Zakat entrichten, und das ist die rechte Religion. Allah subhanahu wa ta'ala sagt auch in sinngemäß übersetzt: Niemals werdet ihr Frömmigkeit erlangen, ehe ihr nicht von denen spendet, was ihr liebt. Und was immer ihr spendet, Allah weiß wahrlich darüber Bescheid. Und Allah subhanahu wa ta'ala sagt im sinngemäß übersetzt: Weder ihr Fleisch noch ihr Blut erreicht Allah, sondern es erreicht ihm allein die Gottesfurcht. Und Allah subhanahu wa ta'ala sagt: Sprich zu ihnen, ob ihr verbergt, was in euren Herzen ist, oder ob ihr es kundtut, Allah weiß es. Das waren die Ayat, die bezüglich Aufrichtigkeit, Barakallahu fikum, und bezüglich Niyya sind. Und dann haben wir ein Hadith durchgenommen voriges Mal. Und zwar, Umar sagte: Ich habe den Propheten Muhammad s.a.w. gehört, er sagte: Die Taten sind entsprechend den Absichten, und jedem Menschen gebührt, was er beabsichtigt hat. Wer also seine Auswanderung um Allah und seines Gesandten willen unternahm, dessen Auswanderung war für Allah und dessen Gesandten. Und wer seine Auswanderung unternahm, um im Diesseits etwas zu erreichen oder um eine Frau zu heiraten, dessen Auswanderung, das dessen wegen er auswanderte. Dieses Hadith ist bei Al-Bukhari und Muslim. انتبهوا يا أخو بارك الله فيكم، درسنا باللغتين العربية والألمانية أولا، فلا بد من الصبر. اثنين، الإنسان كل ما يتعلم شيء هذا سيجده أمامه يوم القيامة، وهذا لله سبحانه وتعالى، ما لك علاقة بالناس، إنما لله سبحانه وتعالى. فإنسان يجده يتعلمه. كان الصحابة ما يتعلموا 5 آيات من القرآن إلا يتعلموا أول شيء 5، كان ينزل القرآن 5 آيات يتعلموها يحفظوها فتنزل 5 اللي بعدها، وهكذا بالتدرج. فلو الواحد منا حفظ كل أسبوع حديث، سيحفظ في السنة 50 حديث. كل أسبوع 3 آيات، حفظ في السنة 150 آية. شوفوا شلون الأمور. ولكن نحن يعني ما نعمل لحالنا خطة في حياتنا. فنسأل الله ووفقنا للخير. بارك الله فيكم. بزاخ السوء Wir wollen hier diese Hadithe und diese Ayat lernen. Nicht damit wir prallen oder damit wir angeben, sondern wir machen das für Allah subhanahu wa ta'ala. Deshalb sollte die Niyya für Allah subhanahu wa ta'ala sein. Und das ist unser Thema. Das wird deine Absicht, wenn du nach Wissen suchst, ist für Allah subhanahu wa ta'ala. Und schaut mal, ja, wenn wir jede Woche ein Hadith lernen, dann haben wir 52 Wochen im Jahr. Das wird im Jahr haben wir 50 Hadithe mindestens gelernt. Und wenn wir jede Woche 3 Ayat aus Koran lernen, dann haben wir im Jahr 150 Ayat aus dem Koran gelernt. Aber wir planen unsere Zeit nicht richtig. Und wir sozusagen, wir verschwenden viel Zeit. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns bewahren. Zur Zeit von Sahaba war die Sache so: Allah subhanahu wa ta'ala hat 5 Ayat in einer Überlieferung 10 Ayat vom Koran herabgesandt. Die Sahaba haben das verstanden, haben das praktiziert, haben das auswendig gelernt. Dann hat Allah subhanahu wa ta'ala die anderen 10 Ayat herabgesandt. Und so weiter. Deshalb immer, schrittweise kann man besser lernen. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns befestigen auf dem richtigen Weg des Islam. Unser Unterricht ist auf Arabisch und Deutsch, deshalb sollte man Geduld zeigen. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wir machen weiter, inshallah. An Ummi al-Mu'minin, Ummi Abdullah Aisha, radiyallahu anha, qalat. Qala Rasulullah sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam, yaghzu jayshun al-Ka'bata. Yaghzu jayshun al-Ka'bata. فإذا كانوا ببيداء من الأرض فإذا كانوا ببيداء من الأرض يخسف بأولهم وآخرهم. قالت قلت يا رسول الله كيف يخسف بأولهم وآخرهم وفيهم أسواقهم ومن ليس منهم؟ قال يخسف بأولهم وآخرهم ثم يبعثون على نياتهم. متفق عليه، ولكن هذا لفظ البخاري، رواه البخاري ورواه مسلم رحمهم الله تعالى ورضوان الله عليهما. إذن هذا الحديث يا أخوة، يغزو جيش الكعبة فإذا كانوا ببيداء من الأرض يخسف بأولهم وآخرهم. فقالت عائشة يا رسول الله كيف يخسف بأولهم وآخرهم وفيهم أسواقهم ومن ليس منهم؟ قال يخسف بأولهم وآخرهم ثم يبعثون على نياتهم. في رواية ومصادرهم شتى. هذا الحديث روته عائشة رضوان الله عليها أم المؤمنين، وسنتكلم إن شاء الله عن عائشة. أول شيء نقول الحديث باللغة الألمانية. بارك الله فيكم، بارك الله فيكم. في كومنت سمنوين حديث أنثى أم المؤمنين ديموتا دغلويبيجن، عائشة رضوان الله عليها ديموتا دغلويبيجن، أم عبد الله عائشة فودي أم عبد الله جنانت زاكت دي بروفيت محمد صلى الله عليه وسلم زاكت أنا أرمي، أنا أرمي ودا أنا هي فيد دي كعبة يبفالن، فيد دي كعبة أنغايفن فولن. أنا أرمي مارشيت إن ريختونج الكعبة. ذن ديزا أرمي إن دي فيست ein marschieren wird diese Armee vom Erdboden verschlungen werden. Das heißt in diesem Zusammenhang nicht so, wir machen das anders. Eine Armee wird die Kaaba angreifen wollen. Wenn diese Armee dann an einem Ort in der Wüste sind, wird die Erde mit ihnen einsenken und die Anfangs und Ende von den Leuten, das wird alle, die vorne und die hinten sind, die werden alle sozusagen vernichtet. Aisha sagte, wie wird die Erde mit ihnen eingesenkt werden und alle, die vorne sind und die hinten sind, die werden sozusagen vernichtet. Und es gibt mit ihnen ihre Märkte und Leute, die nicht von ihnen sind. Der Prophet Muhammad SAW sagte, die Erde wird mit ihnen einsenken, das wird von ihren vorderen und hinteren Leuten, und dann werden sie am letzten Tag aufstehen, gemäß ihren Absichten. Diese Übersetzung, die in Riyad Salihin steht, dies auf Deutsch, gefällt mir nicht. Ich denke nicht, dass dies so gut ist. Nochmal Barakallahu fikum. Dieses Hadith, Jaysh, das ist Heer oder Armee. Eine Armee wird Al-Ka'ba oder ein Heer wird Al-Ka'ba angreifen wollen. Das wird in Richtung Ka'ba einmarschieren. Wenn diese Armee dann in der Wüste sind, wird die Erde mit den vorderen und hinteren von ihnen einsinken. Aisha sagte, O Prophet, wie wird die Erde mit den vorderen und hinteren von ihnen einsinken? Und zwischen ihnen gibt es ihre Märkte und Leute, die nicht von ihnen sind. Der sagte, die Erde wird mit ihren vorderen und hinteren einsinken und dann werden sie aufstehen nach ihren Absichten oder gemäß entsprechend ihren Absichten. Wir sprechen über die Absicht und deshalb kommt hier يُبْعَثُونَ عَلَى نِيَّاتِهِمْ. Barakallahu fikum. Awalan Aisha أم المؤمنين هي ابنة الصديق رضوان الله عليها، البكر الوحيدة التي تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم في حياته، وهي زوجة نبينا في الدنيا وزوجته في الجنة، زوجته في الدنيا وزوجته في الجنة، وكانت من أعلم الصحابة، حتى أن أبا موسى الأشعري رضوان الله عليه قال لما كان يختلف الصحابة في شيء كانوا يذهبوا إلى عائشة يسألوها عنه، لأنه كان عندها من العلم الكثير، وكانت من أفصح العرب، كانت فصيحة رضوان الله عليها، وكانت ذكية، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحبها حبا جما، فلما سئل صلى الله عليه وسلم من تحب من النساء أكثر شيء فقال عائشة، قيل ومن الرجال قال أبوها صلوات الله وسلامه عليه. أما عائشة فلم يكن لها ولد، لم يكن لها ولد رضوان الله عليها، فأتت النبي صلى الله عليه وسلم وقالت له الكل يعني النساء تتكن، فقال النبي صلى الله عليه وسلم تكني بابن أختك، أختك أي هو عبد الله ابن الزبير، فلذلك كانت تسمى بأم عبد الله، ليس لأنه، ولذلك الكنية أو التكنية سنة من السنن حتى ولو كان الإنسان ما عنده ولد، كما فعلت عائشة رضوان الله عليها. عائشة العفيفة الطاهرة التي برأها الله سبحانه وتعالى من الإفك من فوق 7 سماوات، قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يغزو جيش الكعبة، أي الكعبة التي حماها الله وأنقذها من كل شر، والكعبة من كل شر، والكعبة هي بيت الله بناها إبراهيم وابنه إسماعيل، وقيل أن الذي بناها آدم عليه السلام، ولكن الذي بناها هو إبراهيم، ولكن قد يجمع بين القولين أن أصول الكعبة كانت من وقت آدم عليه السلام، أما البناء فكان وقت إبراهيم عليه السلام وبناه مع إسماعيل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من نبي إلا وحج هذا البيت، يعني ما من نبي إلا وحج، وعيسى عليه السلام حتى سيحج بعد ما ينزل عليه السلام، فحتى يعني يوفق الإنسان بين القولين، ولو أنه أن آدم بناها ما في أحاديث صحيحة، ولكن الذي بنى الكعبة بارك الله فيكم هو إبراهيم وابنه إسماعيل، وكان يرفع القواعد من البيت ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. الكعبة أراد جيش أن يغزوها قبل الإسلام، أبرها الأشرم، أبرها الحبشي أراد أن يغزوها، والله سبحانه وتعالى بالفيلة، فالله سبحانه وتعالى حبس الفيل، فكانوا إذا وجهوه إلى الجنوب باتجاه اليمن فكان هذا الفيل يركض، أما إذا كان يوجهوه باتجاه الكعبة فكان يقف ما يتحرك ولا شبر إلى الأمام. إذن الكعبة غزيت من قبل، والكعبة أحلها الله لنبيه ساعة من نهار وحرمها الله، خلاص الله سبحانه وتعالى حرم مكة كلها، فلا يقطع شجرها ولا يخوف حيوانها يعني الطير والحيوان اللي فيها، إلا طبعا ولا يقتل إلا الحيوان الذي يكون فيه ضرر على الناس، فهي حرام مكة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال أحلها الله لي ساعة من نهار، دخلها النبي صلى الله عليه وسلم وبعدين خلاص انتهى هذا الأمر. وكانت مكة يعني وستبقى إن شاء الله بعد الفتح دار إسلام، دارا للمسلمين إن شاء الله إلى يوم القيامة أو إلى أن يشاء الله سبحانه وتعالى. أما الحديث فهو بارك الله فيكم أن جيشا سيغزوها مرة أخرى، سيحاول غزوها. بارك الله فيكم dieses حديث wurde von عائشة رضوان الله عليها die Mutter von Gläubigen überliefert. عائشة heißt natürlich oder wird genannt die Mutter von Gläubigen. Warum? weil sie unsere Mutter ist. Sie ist die Frau von unserem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Und Aisha war jung, als der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam sie heiratete. Und die war die einzige junge Frau, die der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam geheiratet hat. Sie war auch eine sehr gute Frau. Und wir müssen etwas wissen. Aisha ist die Frau von unserem Propheten in Dunya, das wird im Diesseits, und sie ist auch seine Frau in Jannah. Sie ist auch im Paradies seine Frau, mit Sicherheit. Und Aisha war eine Gelehrtin, die hat so viel Wissen gehabt. Abu Musa al-Ash'ari sagte, als wir diskutiert haben über etwas, was wir nicht gewusst haben, sind wir zu Aisha gegangen. Und wir haben sie gefragt, und subhanallah, sie hat zu fast allen Themen Wissen gehabt. Radwanallah alayha. Sie hat die arabische Sprache beherrscht und sie hat sehr gut gesprochen. Und Aisha, wie ich schon erzählt habe, wurde vom Propheten sehr geliebt. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam wurde gefragt, wen liebst du am meisten von Frauen? Der sagte Aisha. Dann wurde er gefragt, wen liebst du von den Männern? Der hat gesagt, ihren Vater, Abu Bakr, radhiyallahu anhu. Aisha hat keine Kinder gehabt, weder Sohn noch Tochter. Aber hier steht Abdullah, die Mutter von Abdullah. Warum? Weil die Frauen damals, sie haben sich nach ihren Söhnen oder nach ihren Töchtern benennen lassen. Das heißt Al-Kunya. Al-Kunya. Zum Beispiel Vater von oder Mutter von. Und Aisha kam zum Propheten, die hat ihm gesagt, ja, alle Frauen und alle Leute sagen Vater von, Mutter von. Und ich habe kein Kind. Was soll ich tun? Der hat gesagt, nimm die Kunya, dass du die Mutter von dem Sohn deiner Schwester. Die Schwester ist die Asma, radwallahu alaiha. Und ihr Sohn ist Abdullah ibn Zubair. Das erste Kind nach der Auswanderung von unserem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam ist er geboren. Abdullah ibn Zubair. Und deshalb nannte Aisha sich Abdullah. Bezüglich wen? Bezüglich Abdullah ibn Zubair. Aisha radwallahu alaiha lebte weiter nach dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam und starb im Jahre 58 nach der Auswanderung. Wallahu ta'ala ala wa alam. Aisha radwallahu alaiha überlieferte, dass der Prophet sagte, ein Heer, eine Armee, wird in Richtung Al-Kaaba marschieren. Das heißt, der wird Al-Kaaba einnehmen. Diese Armee will Al-Kaaba annehmen. Al-Kaaba ist das schwarze Haus. Das steht in Mekka. Derjenige, der Al-Kaaba gebaut hat, ist Ibrahim alayhi salam und sein Sohn Ismail alayhi salam. Weil das klar ist, laut Koran und laut authentischen Hadithen. Es gibt aber Überlieferungen, die schwach sind eigentlich. Und manche Gelehrten haben gesagt, eine Überlieferung, man könnte diese Überlieferung vielleicht als Hasan bezeichnen, dass Adam alayhi salam Al-Kaaba baute. Und jetzt, wie können wir das jetzt sozusagen kombinieren? Von einer Seite gibt es im Koran, dass Al-Kaaba von Ibrahim a.s. und Ismail gebaut worden ist. Und von der anderen Seite, viele Gelehrten sagen, Adam hat das gemacht. Können wir kombinieren? Ja. Indem man sagt, Adam hat sozusagen die Säulen nur oder den Platz gerichtet. Das ist hier Al-Kaaba. Später dann Ibrahim a.s. hat das gebaut. Und wenn man das sagt, ist kein Problem. Weil der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte, alle Propheten haben Hajj gemacht und die kamen hier. Und bezüglich Masjid al-Khayf, das ist eine Moschee, die ist in Mina, wo Al-Jamarat sind. Der Prophet hat gesagt, hier haben 70 Propheten gebetet. Masjid al-Khayf. Der hat gesagt, 70 Propheten haben hier gebetet. Deshalb könnte man vielleicht kombinieren und sagen, Adam hat nur den Platz sozusagen eingerichtet und später, als Ibrahim a.s. gekommen ist mit Ismail a.s., haben das gebaut. Obwohl die meisten Gelehrten sagen, in diesem Zusammenhang, Ibrahim a.s. und Ismail a.s. haben Al-Kaaba gebaut. Al-Kaaba wurde schon sozusagen ein Ziel von Angreifern. Und es war, als أبرهة الأشرم Abraha, der König von Jemen damals, der war von Abyssinien gekommen. Und Abraha wollte Al-Kaaba zerstören. Und das war die Geschichte mit dem Jahr des Elefanten. Als er mit den Elefanten gekommen ist und er wollte Al-Kaaba zerstören. Warum? Weil er eine Kirche in Sana'a in Jemen baute. Und manche Leute haben ihm dort Problem gemacht in dieser Kirche. Und der hat gesagt, wer hat das getan? Da haben sie ihm gesagt, die Araber. Der hat gesagt, ich schwöre, dass ich das Haus ihres Gottes zerstöre. Und dann ist er in Richtung Mekka marschiert mit einem Heer aus Elefanten und Leuten. Und als die Elefanten kamen vor Mekka, die dürften nicht mehr in Mekka marschieren, weil Allah subhanahu wa ta'ala einen Engel geschickt hat. Und dieser Engel hat sozusagen die Elefanten gestoppt. Die Elefanten wurden in Richtung Jemen umgedreht. Die liefen ganz normal und die gingen ganz normal. Die wurden in Richtung sozusagen Mekka eingerichtet. Die kamen keinen Schritt mehr nach vorne. Das heißt, Mekka war schon ein Ziel von verschiedenen Armeen oder von verschiedenen Leuten, dass sie Mekka zerstören. Und Mekka ist, barakallahu fikum, haram. Es ist verboten. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte, Allah subhanahu wa ta'ala hat Mekka verboten. Man darf die Bäume, die in Mekka sind, nicht fällen oder die Pflanzen nicht zerstören. Und man darf die Tiere, die in Mekka leben, nicht töten. Und man darf dort eigentlich keine Waffen benutzen, weil das verbotene Staat ist. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, Allah hat mir die Erlaubnis gegeben, eine Stunde, dass ich Mekka einnehme. Und der Prophet hat Mekka eingenommen. Danach hat er gesagt, es gibt nicht mehr. Und danach sagte der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, es gibt keine Auswanderung mehr von Mekka. Man darf nicht mehr auswandern von Mekka. Und das ist, wie die Gelehrten gesagt haben, wie Ibn Abdul Barr und Ibn Hajar und andere Gelehrten, das ist sozusagen das Zeichen, dass Mekka immer für den Islam bleibt. Immer. Das wird keiner, wir das ändern können, inshallah. فَإِذَا كَانُوا بِبَيْدَاءَ مِنَ الْأَرْضِ يُخْسَفُوا بِأَوَّلِهِمْ وَآخِرِهِمْ. يا أخوة, بيداء, قال بعض أهل العلم أنها منطقة بين مكة والمدينة, والبيداء الأصل هي الصحراء, يعني إما تكون المعنى أن تكون منطقة من الصحراء أو فعلا منطقة اسمها بيداء ولكن هي في الصحراء. يخسف بأولهم وآخرهم, الخسف المعروف بأن يجعل عالي الأرض سافلة, هذا هو الخسف. وقال بأولهم وآخرهم في رواية أوسطهم, وما يحتاج أوسطهم لأنه إذا خسف بالأول والأخير أكيد الوسط راح. فذا قال بعض أهلهم, هذا تكلف من بعض أهل العلم أنه قال وأوسطهم حتى, إنما يخسف بهم جميعا. في رواية للإمام مسلم, فلا يبقى إلا واحد منهم هو الذي يبلغ الناس أنه خسف بهم. يقول له شلون بدأ تعرف الناس أنه خسف بهم؟ أم سلمة رضوان الله عليها قالت هو جيش ابن الزبير, ولكن هذا الكلام غير صحيح, لأنه يفهم من هذا الحديث أنه يخسف بهم جميعا ولا يبقى واحد إلا الذي ينقل الخبر, يقول كان في جيش وكذا فخسف به في المكان الفلاني. بارك الله فيكم. هذا حديث جيد وايتا ونزوا nachdem Aisha sagte, der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte, ein Herr wird in Richtung Mekka oder in Richtung Al-Kaaba einmarschieren, bis sie an einen Platz kommen. Und dieser Platz, manche Gelehrten sagen Bayda, Bayda, da haben sie gesagt, das ist der Name sozusagen des Ortes. Aber eigentlich Bayda in der arabischen Sprache heißt Sahra, das heißt Wüste. Bayda ist Wüste. Das bedeutet, diese Armee kommt an einen Platz in der Wüste. Und dann, was wird mit dieser Armee passieren? Mit allen Leuten, die dabei sind, die am Anfang sind und die am Ende sind. Das ist das Ganze. Die vorne sind und die hinten sind, die werden von der Erde verschlungen oder die Erde wird mit ihnen einsinken. Was bedeutet einsinken hier oder verschlingen? Das bedeutet, was oben ist, wird unten und was unten ist, ist oben. Und die werden alle vernichtet. Die werden alle vernichtet, weil sie Al-Kaaba sozusagen angreifen wollen. Zur Zeit von Salama hat man gesagt, das waren vielleicht die Armee von Abdullah ibn Zubair, aber das stimmt nicht. Warum? Weil diese Leute, die hier in diesem Hadith gemeint werden, die bleiben nicht. Nur eine Person von ihnen bleibt. Und das ist eine Überlieferung in Sahih Muslim. Der sagte, Imam Muslim, und dann bleibt nur eine Person von ihnen, der kommt und der sagt den Leuten, was passierte. Weil wie werden die Leute wissen, dass eine Armee kam und die wollte Al-Kaaba angreifen und dann wurde diese Armee vernichtet. Dann bleibt eine Person, der sagt ihnen, was los war. قالت قلت يا رسول الله كيف يخسف بأولهم وآخرهم وفيهم أسواقهم ومن ليس منهم. هذا يعني أن الجيش يكون جيش عظيم، حتى الأسواق معهم، أسواق للبيع والشراء كل معهم أخذينها، وكذلك من ليس منهم، يعني من ليس مقاتلا ولا يريد القتال ولم يأتي أصلا لغزو الكعبة. لماذا يا أخوة؟ في قبل لما كان الناس يجدوا جيشا في الصحراء، يجدوا جيشا فينضموا إليهم لأنه يحموهم من قطاع الطرق، فقد يكون الناس رأوا الجيش فانضموا إليه فقط من أجل الحماية، هم ليس بنيتهم لا غزو الكعبة ولا غزو مكة، هذا واحد. أو الآخرون التجار هم عم يبيعوا يشتروا، فما لهم علاقة الآن في قضية القتال وكذا. أو هناك من الناس يعني من تكون قد أجبرت على الخروج معهم، مثلا العبيد والموالي أجبروا، هو ما يريد ذلك، فكيف يكون هذا؟ ولكن هنا سبحان الله، يعني أسواقهم الذين جاءوا للبيع والشراء ليس لهم قصد سيء بالنسبة للكعبة. فقالت عائشة كيف يكون هذا؟ كيف يكون هكذا؟ بارك الله فيكم. عائشة sagte dem Propheten صلى الله عليه وسلم: O Prophet, wie wird das sein? Und diese Leute, wie wird die Erde alles amt, das bedeutet alle, die vorne sind, alle, die dabei sind, wird Allah subhanahu wa ta'ala mit ihnen die Erde einsinken lassen oder die Erde sie verschlingen lassen. Wie wird das sein? Und es gibt Märkte mit ihnen. Märkte und Leute, die nicht von ihnen sind. Was bedeutet hier Märkte und Leute, die nicht von ihnen sind? Barakallahu fikum. Das heißt, es gibt mit ihnen Händler. Diese Händler, die kaufen und die verkaufen. Und die Bedeutung ist, dass diese Armee so viele Leute sind. Dieses Heer sehr groß ist. Warum? Weil die Märkte dabei haben. Das wird diese Reisemärkte. Damit sie kaufen und verkaufen und so weiter. Und dazu sagte Aisha, und auch Leute, die nicht von ihnen sind. Das heißt, es gibt Leute, die nicht die Nähe haben, die keine Absicht haben, dass sie Al-Kaaba vernichten oder dass sie Al-Kaaba angreifen. Früher war das so in der Wüste, als die Leute eine Armee sahen auf dem Weg und die waren in der Wüste, die haben Angst vor diesen Banditen und so weiter gehabt. Was haben sie gemacht? Die gingen zur Armee und die haben gesagt, können wir mit euch weiter ziehen? Die sagen ihnen, ja, kein Problem für uns, kommt mit. Als Schutz haben sie diese Armee genommen. Das heißt, in dieser großen Armee oder in diesem großen Heer, das Al-Kaaba angreift, es gibt erstmal Händler, Märkte, die kaufen und verkaufen. Zweitens, es gibt Leute, die nicht von ihnen sind, nur weil sie getroffen haben auf dem Weg und die wollten Schutz haben, weil das eine Armee ist. Deshalb sind sie mitgereist. Und dann gibt es noch Leute, die vielleicht gezwungen waren, wie zum Beispiel die Sklaven oder die Leute, die dabei sind, die nicht sozusagen von dem Stamm oder von der Führung dieser Armee sind. Das wird diesen Leute, die wollten eigentlich nicht, aber die wurden gezwungen. Und deshalb hat Aisha radhiyallahu anha diese Frage gestellt: Wie wird das sein? Und nicht alle Leute sind gleich. Manche sind gezwungen, manche wussten nicht, dass diese Leute die Kaaba angreifen wollen. Andere, die sind nur um zu handeln gekommen. Oder die waren dabei. Das heißt, Aisha sagte sofort, was sie sozusagen im Kopf bekam. An-Nabi sallallahu alaihi wa sallam qala laha yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim thumma yub'athuna ala niyatihim. Innama al-a'malu بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. أي يا أخوة بارك الله فيكم سيبعثون يوم القيامة على النوايا التي كانت لديهم. فمن كانت نيته فقط أنه إنسان تاجر في الصحراء فشاف جيشه وراح معه، فهذا ما دخله لأنه ما كان ينوي الشر. الآخر اللي كان أما ينوي الشر وخرج ليدمر الكعبة والعياذ بالله ليهجم على الكعبة، فهذا شارك أهل الباطل. ولذلك قال أهل العلم أن من شارك أهل الباطل وأهل البغي والعدوان فإنه يكون معهم في العقوبة، الصالح والطالح. هذا الرجل التاجر ما قصد، هو انتبهوا يا أخوة هذه مسألة مهمة جدا الآن. الرجل التاجر أو المسافر أو كذا، إذا علم أن هؤلاء يريدوا غزو الكعبة فما لا يجوز له أن يبقى معهم، فإذا بقى معهم فتعمه العقوبة، تعمه العقوبة ولو أن نيته غير، ولكن عمته العقوبة. فلذلك إذا وقعت العقوبة تعم ولا تترك أحدا. أما يوم القيامة يبعثون على نياتهم. لذلك قال تعالى واتقوا فتنتان لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، ما تصيب فقط الذين ظلموا إنما تعم، واعلموا أن الله شديد العقاب. أما الشاهد بالنسبة لنا هو يبعثون على نياتهم، أي إنما الأعمال بالنيات، فمن كانت نيته غزو الكعبة فيبعث على هذه النية، ومن كانت نيته فقط التجارة أو السفر يبعث على هذه النية، ومن كانت نيته ما يريد مسكين إنما أجبر فيبعث على هذه النية. بارك الله فيكم. طيب عائشة زاكت دم بروفيت محمد صلى الله عليه وسلم هو بروفيت ذي ذات دسائن ونسجد لويتة وانت إينن دي زن وهندلا ودى أندغي دي زن نش فون إينن دسوير دي زن نش فون دا أرمي دي فون نش كنفن. دم بروفيت صلى الله عليه وسلم زاكت das wird mit ihnen passieren, das bedeutet, die Erde wird sie verschlingen oder einsinken und sie werden nach ihren Absichten wieder auferweckt oder sozusagen wieder aufstehen. Und für uns, das ist der Haupt jetzt Beweis, was dieses Hadith anbetrifft, ist das. Das bedeutet, sie werden am letzten Tag wieder aufstehen nach ihren Absichten. Und das ist unser Hadith. Das erste Hadith, die Taten entsprechen den Absichten. Weil hier, manche Leute von ihnen, die wollen nicht kämpfen. Manche sind gezwungen. Andere, doch, sie wollen kämpfen. Und subhanallah, barakallahu fikum, hier gibt es etwas, was wir merken müssen. Sehr wichtig. Wenn du weißt, dass Leute schlecht tun wollen, dann darfst du nicht dabei bleiben. Weil wenn du dabei bleibst, dann wirst du auch mit ihnen bestraft. Und das ist ein Beispiel dafür. Das ist ein Beispiel dafür. Das wird der Händler, der weiß, diese Leute würden Al-Kaaba angreifen, der darf nicht mit ihnen bleiben. Der darf mit ihnen nicht bleiben. Und der Reisende, der sieht, dass diese Leute, die Al-Kaaba angreifen wollen, der darf nicht mehr mit ihnen sein. Aber wenn er bleibt und da kommt die Strafe, dann kommt für alle. Dann kommt für alle die Strafe. Und am letzten Tag dann jeder wird gesondert sozusagen nach seiner Absicht. Allah subhanahu wa ta'ala sagt in Surat Al-Anfal, der Ayah 25, وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصًا. Fürchtet oder passt auf vor einer Strafe, die wird nicht nur, passt auf, die wird nicht nur die Ungerechten treffen, sondern das wird euch alle treffen. Deshalb, wenn eine Strafe von Allah subhanahu wa ta'ala verhängt werden wird oder soll, dann ist das für alle. Und am letzten Tag werden die Leute nach ihren Absichten sozusagen wieder aufstehen. Für uns ist wichtig in diesem Hadith der letzte Satz. Yub'athuna ala niyatihim. Sie werden nach ihren Absichten gemäß wieder aufstehen. Das wird die Abrechnung mit ihnen, wird nach ihren Absichten am letzten Tag. Das ist für uns am wichtigsten aus diesem Hadith. والآن مسألة مهمة نستفاد من هذا الحديث الله يحفظكم في فائدة اليوم تجدوا أنتم أنه يأتي زلزال أو تأتي ريح قوية أو فيضان ويقتل أو يموت الصالح والطالح فيقول الإنسان في ناس صالحين أدوم مسلمين وصار فيهم هذا نعم يبعثون على نياتهم يوم القيامة فإذا أنت كنت مؤمن بأن الله سبحانه وتعالى لا يظلم وأن الله سبحانه وتعالى هو الحكم العدل سبحانه وتعالى فليس زعلان ولو ماتوا الله سبحانه وتعالى سيبعثهم على نياتهم وسيحاسبهم على نواياهم فدع ذلك لله سبحانه وتعالى ولكن اسأل نفسك أنت هل أنا على طريق الخير أو على طريق الشر هذا المهم وكما ذكرنا المرة الماضية النية لوحدها ما تكفي العمل أيضا مهم ما يقول الإنسان والله أنا نيتي خير ويعمل باطل أعوذ بالله وما يقول أنا نيتي باطل ويعمل خير أعوذ بالله يجب أن تكون النية لله خالصة صالحة والعمل يكون على سنة النبي صلى الله عليه وسلم صالحا بارك الله فيكم في كنن أخ أو سيزم حديث etwas lernen was sehr schön ist und zwar heutzutage sehen wir und hören wir dass zum Beispiel ein Erdbeben in einem Land war oder es gab eine Überflutung oder es gab zum Beispiel ein Sturm Und viele Tausende von Menschen starben oder wurden getötet. Dann sagen die Leute, was ist das? Und wieso hat Allah das zugelassen? A'udhu billah. Wieso hat Allah das zugelassen? Und manche Gebiete sind Muslime und dort wurden sie so. Dann sagen wir, Subhanallah. Diese Sache ist Allahs Sache. Aber du musst sicher sein, am letzten Tag diese Leute werden wieder aufstehen und Allah wird mit ihnen abrechnen nach ihren Absichten. Warum bist du traurig dann? Warum bist du dagegen? Lass die Sache Allah subhanahu wa ta'ala. Das ist ein Beispiel dafür. Eine Person will nicht kämpfen, der ist gezwungen. Eine Person will doch Al-Kaaba angreifen. Eine Person handelt. Eine Person ist nur auf der Reise und er will Schutz haben, weil das Armee ist. Dann ist er dabei. Und das ist das Gleiche. Es gibt Leute, die sind gut, andere, die sind schlecht. Leute, die machen Katastrophen, andere, die versuchen, das Gute zu tun, Leute, die Täter sind, andere, die Opfer sind, und dann kommt Erdbeben und die sterben alle. Dann sagen die Leute, was ist das? Subhanallah, lass das Allah. Derjenige, der uns dieses Leben gegeben hat, hat das wieder genommen. Wer lässt uns sterben? Und wer lässt uns lebendig bleiben? Allah subhanahu wa ta'ala. Wer gibt uns Leben? Und wer lässt uns sterben? Allah. Okay, er hat entschieden, dieses Leben zu beenden. Egal wie. Dann muss man auf Allah vertrauen und wissen, ja, Allah subhanahu wa ta'ala wird diese Leute am letzten Tag nach ihren Absichten, barakallahu fikum, mit ihnen abrechnen. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns befestigen. وعن عائشة رضي الله عنها قالت, قال النبي صلى الله عليه وسلم, لا هجرة بعد الفتح, ولكن جهاد ونية, وإذا استنفرتم فانفروا, متفق عليه. ومعناه لا هجرة من مكة لأنها صارت دار إسلام هذا كلام النووي رحمه الله تعالى عائشة überlieferte auch dass der Prophet Muhammad صلى الله عليه وسلم sagte keine Auswanderung nach der Befreiung von Mekka ich bin nicht einverstanden mit der Einnahme hier Mekka wurde schon eingenommen, aber das war eine Befreiung. Befreiung von Schirk und von Götzendienerei. Keine Auswanderung nach Befreiung von Mekka. Aber Dschihadun wa Niyya. Anstrengung und Absicht. Und wenn ihr zum Dschihad aufgefordert werdet, sollt folgen. Das Hadith ist bei Bukhari Muslim. ومعناه sagt النووي und die Bedeutung keine Auswanderung von Mekka mehr weil Mekka Land des Islam geworden ist. Weil Mekka Land des Islam geworden ist. هذا الحديث بارك الله فيكم أيضا حديث فيه مسألة النية فيه مسألة النية مرة أخرى بارك الله فيكم فنفى رسول الله صلى الله عليه وسلم الهجرة بعد الفتح قال لا هجرة وقلنا الهجرة ما معناها الهجرة في الأصل الانتقال من مكان إلى آخر ممتاز إذا لا هجرة الهجرة الانتقال من مكان إلى مكان وقلنا الهجرة تكون للمكان وللعمل وللعامل للمكان للعمل للعامل هذه الثلاثة والهجرة في أصلها الانتقال من مكان فيه شر إلى مكان فيه خير وهنا القصد يا أخوة كما روى البخاري ذلك وغيره من الأئمة القصد أن الإنسان يفر بدينه في الأرض يفر بدينه يعني من أجل الدين فإذا استطاع ما يستطيع يطبق دينه في مكان يروح لمكان آخر أرض الله واسعة ولا يقول ما أستطيع هذا واجب على الإنسان أما إذا كان يستطيع يطبق دينه فلا تجب عليه الهجرة وإنما تستحب له إذا كان في بلاد الكفر وأصل الهجرة الهجرة من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام أصل الهجرة في ذلك قال لا هجرة بعد الفتح لاحظ ما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا هجرة مطلقا لا إنما قال النبي صلى الله عليه وسلم هنا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا هجرة من مكة بعد فتحها ولكن الهجرة هذه للساعة عفوا لوقت طلوع الشمس من مغربها لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة ولا تنقطع التوبة حتى تخرج الشمس من مغربها فإذا بارك الله فيكم المراد هنا لذلك النووي رحمه الله ذكر هنا حتى يبين أنه لا هجرة من مكة لأنها صارت دار إسلام فضبط المسألة أنه المقصود هنا مكة ليس المقصود لا هجرة مطلقا يعني خلص ما عاد في هجرة لأنه بعض الناس فهم أنه ما في هجرة خلاص لا إنما الهجرة إلى أن تخرج الشمس من مغربها فكانت مكة تحت سيطرة المشركين الله سبحانه وتعالى أحلها للنبي صلى الله عليه وسلم ساعة فالنبي صلى الله عليه وسلم أخذها بعد أن هاجر منها بثمان سنوات صلوات الله وسلامه عليه بارك الله فيكم دس حديث عائشة بليفة دس بروفيت محمد صلى الله عليه وسلم sagte nach der Befreiung von Mekka gibt es keine Auswanderung mehr. Aha, aber hier, bitte, machen wir Klammer auf und sagen wir, keine Auswanderung mehr von Mekka. Von Mekka. Nicht, dass die Leute verstehen, keine Auswanderung überhaupt. Nein, nein, nein, nein. Deshalb An-Nawawi hier sagt nachher, der sagt, und die Bedeutung ist, keine Auswanderung von Mekka, weil Mekka ein Land des Islam geworden ist. Aber die Auswanderung, die bleibt, aber nicht von Mekka. Die Auswanderung bleibt. Was ist die Auswanderung? Wir haben das erklärt voriges Mal. Dass man einen Platz verlässt und da wandert man in einen anderen Platz aus. Und eigentlich, das heißt, man wandert aus wegen Religion. Du, wenn du deine Religion nicht praktizieren kannst, dann wanderst du aus in ein anderes Land und dort kannst du deine Religion praktizieren. Von einem Platz, wo es viel Probleme, Drängsal, Fitna gibt, zu einem anderen Platz, wo weniger ist Fitna. Und du kannst deine Religion besser, wenn auch 1%, praktizieren. Das heißt, in diesem Fall, die Leute, die von den muslimischen Ländern in die Kuffar-Ländern gekommen sind, die sind keine Auswanderer, wie manche Leute die Auswanderer sagen. Wir sind keine Auswanderer. Die Leute, die von den muslimischen Ländern hierher gekommen sind. Wir sind geflohen. Wir sind kein Auswanderer. Ein Auswanderer ist derjenige, der das Land von Kuffar verlässt. Und er geht zu Land der Muslimin. Barakallahu fikum und jazakum Allah khairan. Und nicht, was man sagt. Auf jeden Fall, die Bedeutung, was ist die Hijra? Wir haben gesagt, die Hijra, die Auswanderung macht man wegen der Tat. Das heißt, Al-Hijratu, dass du keine Sünden mehr begehst. Das ist die Bedeutung. Wegen des Ortes von Kuffarland zum muslimischen Land. Drittens, wegen der Person. Eine Person macht viele Sünden und so weiter und dann kann man ihn sozusagen verlassen. Wenn das etwas bringt. Wenn das etwas bringt. Aber allgemein, die Hijra ist, dass man den Platz oder das Land der Kuffar verlässt und da wandert man in Land der Muslimin aus, wegen der Religion. Und hier gibt es immer Hijra. Wenn du deine Religion praktizieren kannst, dann musst du nicht unbedingt. Aber wenn du deine Religion nicht praktizieren kannst, musst du auswandern. Wenn du deine Religion praktizieren kannst und du kannst Da'wah machen, dann ist es beliebt, dass du auswanderst. Aber bis wann ist diese Auswanderung? Nicht, dass die Leute falsch verstehen, weil dieses Hadith, wenn man das sagt, da könnte es falsch verstanden werden, dass manche sagen, es gibt keine Auswanderung mehr. Nein. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, die Auswanderung wird nicht stoppen, bis die Tauba nicht mehr angenommen wird. Das bedeutet, die Hijra, die Auswanderung hört nicht auf, bis die Tauba, die Reue, nicht mehr angenommen wird. Und die Tauba wird nicht mehr angenommen, wenn die Sonne vom Westen aufgeht. Wenn die Sonne vom Westen aufgeht, wird die Tauba nicht mehr angenommen. Es gibt keine Hijra mehr. Weil die Sache klar geworden ist dann. Und dieser Barakallahu Fikum hier, in dieser Überlieferung heißt, von Mekka, wenn man in Mekka ist, wie wir schon erzählt haben, der Prophet Muhammad s.a.w. sagte, Mekka ist verboten. Allah subhanahu wa ta'ala hat mir Mekka für eine bestimmte Zeit gegeben. Der Prophet Muhammad s.a.w. marschierte in Richtung Mekka und er hat Mekka befreit von Götzendienerei und von Schirk. Danach ist Mekka wieder verboten gewesen. Und das ist immer verboten. Du darfst Mekka nicht angreifen. Egal wer du bist. Deshalb jetzt, die Sache ist anders geworden. Das heißt, von Mekka darf man nicht mehr auswandern. Aber in anderen Ländern und sowas, darf man, muss man oder kann man oder soll man auswandern. Und der Prophet Muhammad s.a.w. hat Mekka verlassen und er ist nach Medina ausgewandert und nach 8 Jahren ist er zurück nach Mekka und Mekka nach der Befreiung ist islamisches Land geworden und das bleibt islamisches Land, inshallah. وفي هذا دليل على أن مكة لن تعود لتكون بلاد كفر بل ستبقى بلاد إسلام إلى أن تقوم الساعة أو إلى أن يشاء الله. تبقى مكة دار إسلام إن شاء الله. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم ولكن جهاد ونية. هذا الكلام قاله أيضا ابن حجر وابن عبد البر. قال ولكن جهاد ونية أي الأمر بعد هذا جهاد أن يخرج أهل مكة من مكة إلى الجهاد إذا خرجوا. والجهاد الحق وليس هذا الذي يفعله بعض الناس يروح يقتل أطفال ويقتل نساء ويضع قنبلة في في في مكان مزدحم أو يقتل أبرياء نسأل الله السلامة حتى لو كانوا كفارا ما يجوز يضع قنبلة في باص أو في قطار أو يفجر طائرة هذا لا يسمى جهادا أبدا وكلام العلماء الذين يخافون الله سبحانه وتعالى موجود فنسأل الله السلامة إنما الجهاد الذي فيه رفع لراية لا إله إلا الله وليس فيه تعدي وليس فيه جريمة واستحلال أموال الناس بالباطل والعياذ بالله قال ولكن جهاد النية أي النية الصالحة للجهاد في سبيل الله بأن ينوي أن تكون كلمة الله هي العليا يعني ما يجاهد من أجل الوطن وإذا استنفرتم أي إذا استنفركم أميركم ولي الأمر الخليفة فآنذاك انفروا فآنذاك انفروا ولكن مو كل واحد يروح يعمل لي جماعة 3 ويلا يستنفر الناس الجماعة المدري شو للقتال الجماعة الكذا لرافع كذا مدري شو ولا يكون يا أخوة ولا يكون هذا من أجلي ولا تكون النية من أجل الوطني والقومية أما الذي هي يقاتل من أجل الوطني والقومية فهذا قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الرجل يقاتل حمية ويقاتل شجاعة ويقاتل ليرى مكانه أي ذلك في سبيل الله قال من قاتل لتكون كلمة الله كعفوا لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله لتكون كلمة الله هي العليا، مو من أجل الوطن وليس من أجل الأرض، إنما لتكون كلمة الله هي العليا. بارك الله فيكم. ولكن الحق وليس بالباطل، فنسأل الله السلامة. بارك الله فيكم. In diesem Hadith, gibt es den Beweis, dass Mekka inshallah für immer ein islamisches Land bleibt. Und das sagte Ibn Hajar und das sagte Ibn Abdul Barr, dass Mekka immer islamisches Land bleibt. Weil das nicht mehr erlaubt wird. Keinem ist erlaubt, dass er Mekka angreift. Und dazu auch, barakallahu fikum, sagte der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keine Auswanderung von Mekka nach der Befreiung von Mekka. Aber anstrengen, Jihad, waniya, das bedeutet, gute Absicht für Allah subhanahu wa ta'ala beim Jihad. Und was bedeutet Jihad hier? Sich anstrengen. Und der Jihad hat verschiedene Bedeutungen. Mit einem Wort, mit dem Koran kannst du Jihad machen. Mit dem guten Wort kannst du das machen. Dass du gegen dich selbst kämpfst, dass du das Gute machst. Und auch, dass du für La ilaha illallah kämpfst. Aber nicht diese Art, was manche Leute begehen, wal'iyadu billah, dass man eine Bombe in einen Bus tut. Oder dass man Kinder und Frauen tötet. Oder dass man feige Akten macht und dann sagt er, das ist Jihad, a'udhu billah. Und dann sagte der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, وَإِذَا اسْتُنْفِرْتُمْ فَانْفِرُوا. Und wenn euer Khalif, euer Amir, euer Führer euch ruft, dann folgt ihm. Was bedeutet das? Nicht, dass jeder eine Gruppe macht, drei, vier Leute, die machen eine Gruppe und dann sagen sie, wir sind die Gruppe, die die Flagge von Dschihad gehoben haben und wir rufen alle Muslime zum Dschihad. Das ist Quatsch. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns bewahren. Sondern ein Amir für Muslimin, der Kraft hat und der richtig ist und der für Allah subhanahu wa ta'ala das macht. Nicht um ein Stück Land zu bekommen, und nicht um Nationalismus. Die arabische Nation, die kurdische Nation, die türkische Nation, ich weiß nicht was von Nation, nein. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam wurde gefragt danach. Eine Person strengt sich an wegen Nationalismus oder wegen sein Stamm. Eine andere macht das, weil er sich tapfer zeigt, damit die Leute sagen, der ist der Tapfere. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte, wer sich anstrengt, dass das Wort Allah subhanahu wa ta'ala am höchsten bleibt, oben bleibt, ist für den Weg Allah subhanahu wa ta'ala. Alles andere nicht. Und deshalb sollte man barakallahu fikum verstehen. Es gibt natürlich im Islam Jihad. Aber was bedeutet Jihad? Nicht, dass man denkt nur an Kalaschnikow oder dass man denkt nur an Kämpfen. Es gibt verschiedene Arten. Aber leider, manche Leute haben die Maßstäbe in unserer Religion verloren und die wissen das nicht mehr. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns bewahren. Deshalb, wir wollen, dass das Wort Allah subhanahu wa ta'ala am höchsten bleibt. Und das kann man auch mit der Zunge machen. Das kann man mit Diskussionen machen. Das kann man mit dem Koran, wie Allah subhanahu wa ta'ala gesagt hat, وَدْهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا. Mit was? Mit dem Koran. Strenge dich gegen sie. Mit dem. Eine richtige Strengung. Große Anstrengung. Das ist mit dem Koran. Wenn man gegen sich selber nicht widerstehen kann, wenn man das Gebet nicht verrichten kann, wenn man die Sunna vom Propheten nicht praktizieren kann, der wird das Wort Allah subhanahu wa ta'ala heben. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns bewahren, barakallahu fikum. Aber das ist unsere Religion. Das ist unsere Religion in diesem Zusammenhang, barakallahu fikum. Wichtig für uns hier, das Wort Niyya. Das bedeutet, wichtig für uns, dass wir hier dieses Wort bestimmen. Das heißt, deine Absicht, wenn du etwas machst, warum tust du das? Angenommen jetzt eine Person sagt, ich verteidige mein Land. Warum? Sagt sie, ja, wegen unserer Nationalismus. Wegen unser Volk. Wegen unserer sozusagen Sprache. Dann ist die Niyya falsch. Aber wenn man sagt, ich mache das für Allah, dann muss man sich an die Regeln halten und da muss man Allah subhanahu wa ta'ala dabei fürchten und richtig wissen, wie das gemacht wird. Barakallahu fikum. أي أخوة الذي يقول أنا أجاهد، يجب أن يكون هذا بضوابط الشرع وباتباع العلماء، وليس كل واحد يفعل راسه. جابني 3-4 جامع حواليه جماعة الكذا الكذا، مثل أيام أفغانستان، كل 3-4 يعملوا جماعة وبعدين يطلعوا الجماعة الكذا وبعدين تقاتلوا آخر شيء بعض وشوفوا إلى أين قلنا إليه بعد أين ما كنا. نسأل الله سبحانه وتعالى السلام. أو واحد يروح يسرق من مرأة عمرها 80 أو 90 سنة، يسرق محفظتها، تقول له يا رجل اتق الله، يقول لك يا أخي في سبيل الله هذا أنا أجاهد الكفار، ولك تجاهد الكفار في الديسكو للثلاثة الصبح. نسأل الله السلام. بارك الله فيكم. موسى أوف بسن wenn man sich vor Allah anstrengt, das heißt nicht, dass die Leute euch betrügen, weil das passierte schon. Wir kennen das aus unserer Geschichte, wie zum Beispiel in 80er Jahren, Ende 80er Jahren, was in Afghanistan passierte. Jede Gruppe 3-4 Personen, die haben sich erklärt als sozusagen die Träger der Flagge von Muslimin und von Dschihad, und jeder macht eine Gruppe, und dann haben sie gegeneinander gekämpft. Die haben sich gegeneinander getötet. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns bewahren. Man muss aufpassen. Oder manche Leute hier auch, wir haben solche Typen, okay, die sind sehr wenig. Ich weiß, vielleicht sind die Muslime in Deutschland 3 Millionen, und sag mal 300.000 oder 400.000 praktizieren ihre Religion. Von diesen 300.000 vielleicht sind 30, vielleicht sind 200-300 Leute, die solche Gedanken tragen. Aber diese Leute, was machen die? Der geht, wal'iyadu billah, der sieht eine Frau 80 Jahre, 90 Jahre auf der Straße, die läuft, die kann nicht laufen, dann rennt er schnell und tag, der nimmt ihre Tasche weg. Dann sagt man ihm, was machst du? Fürchte Allah. Der sagt, ja, fi sabilillah, das ist Jihad, die sind Kuffar, Jihad. Und bis 3 Uhr in der Disco zu bleiben, ist auch Jihad. Und Drogen zu verkaufen, ist auch Jihad. Bei Allah, ein Drogendealer, der hat mir einmal die Frage gestellt. Der hat mir gesagt, wieso dürfen wir hier kein Drogen verkaufen? Ich habe ihm gesagt, weil das schlimm ist. Derjenige, der Drogen verkauft, wal'iyadu billah, der tötet die Menschen. Und das ist im Islam verboten. Der hat mir gesagt, nein, diese Leute, die haben unser Land kaputt gemacht, die nehmen unser Geld. Und wenn ich Drogen verkaufe, dann mache ich das für Allah. Ich habe ihm gesagt, möge Allah dich verdammen. Weil diese Leute, die machen unsere Religion, wal'iyadu billah, die geben schlechtes Bild über Islam. Natürlich, diese Religion ist geschützt von Allah. Aber damit man aufpasst. Nicht jeder, der heute zu euch sagt, ja, wir wollen wegen Allah das tun und sowas, dann glaubt ihr. Nein, nicht so leichtsinnig sein und nicht so leichtgläubig sein, barakallahu fikum. Es gibt viele Leute, die anderen sozusagen ausgenutzt haben, nur unter solchen Themen. Vergesst diese Wörter nicht, weil manche von euch, die sind noch jung und das gefällt ihnen, wenn man mit ihnen spricht, kommt und wir machen das für Islam und der Prophet sagte und Allah sagte und wir müssen kämpfen und so weiter. Und viele jugendliche Leute, wenn sie sowas hören, dann denken sie, das ist gut, das ist richtig. Und die sehen, was die Kuffar machen. Und so. Nein, nicht so leichtsinnig sein, aufpassen. Und Wallah, und ich schwöre bei Allah, in vielen Ländern, die Leute, die so reden, die meisten von ihnen waren Agenten. Die meisten von ihnen waren Agenten. Und wir haben in Deutschland auch erlebt. Wir haben das in Deutschland hier erlebt. Dass viele Leute immer gesagt haben, kommt Brüder vor Allah subhanahu wa ta'ala. Und am Ende waren sie V-Männer. Und am Ende waren sie sozusagen Agenten. In Frankreich passierte sowas. In Holland passierte was. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns bewahren. Wir müssen aufpassen. Die Religion lernt man von großen Gelehrten. Und wenn man auch von Thema Dschihad spricht, dann sprechen wir von etwas. Wenn die Leute, die Kuffar heute euch sagen, ja, wieso gibt es sowas im Islam? Dann sagen wir ihnen, wieso gibt es bei euch Verteidigungsministerium? Wieso gibt es in Deutschland Verteidigungsministerium? Was machen die Leute? Spielen Schach? Oder die spielen Fußball am Wochenende? Doch, die haben Fußball gespielt mit den Schädeln von den Toten in Afghanistan. Das haben sie gemacht. Ah, Entschuldigung, wo waren sie? In Afghanistan. Ah. Entschuldigung, ja. Wir kennen die Geschichte nicht und wir wissen nicht, was passiert. Was machen sie dort? Die schwimmen? Was machen die Tornados? Wie machen die Tornados in Afghanistan? Am yelabu nicht Shatranj? Und wir lauben Tabe, ja? Kura am yelabu. Was machen sie? Die schießen und die bombardieren. Okay, warum dürft ihr das? Warum dürft ihr das? Sagen ja, wir wollen die Gerechtigkeit haben. Wir wollen keine Kriege unter den Leuten. Wir wollen die Gerechtigkeit verteidigen. Wir wollen die Ordnung und das Gesetz verteidigen. Okay. Unser Dschihad ist das Gleiche. Wir wollen die Gerechtigkeit, wir wollen die Menschenwürde verteidigen, wir wollen die Menschlichkeit verteidigen. Okay, dürfen wir? Nein. Dürft ihr? Ja. Warum ihr ja und wir nicht? Weil wir keine Rassisten sind, Alhamdulillah, Muslime. Aber es gibt andere, die Rassisten sind. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns bewahren. طيب, فهمتوا؟ يعني لما أقول لهم ليش عندكم أنت وزارة الدفاع؟ ليش عندك وزارة الدفاع؟ يقول حتى نحمي الحق وحتى ندافع عن الإنسان وحتى نحمي كرامة الإنسان. إيه طيب ونحن الجهاد نفس الشيء حتى ندافع الحق ونحمي الإنسان ونحمي كرامة الإنسان. طب ليش أنتوا يجوز لكم ونحن لا؟ أقول لك ليش؟ لأنهم هم يرون ولا شيء, يرون نفسهم فوقنا ويرون ولا شيء, فنسأل الله السلامة. إذن الذي يسأل, نحن الحمد لله ما نتنصل من ديننا. ننتبه لهذه المسألة, بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. وكما ذكرت يجب أن يفهم الإنسان هذه المسألة حتى ما يضل, مثل اليوم اللي صاير بين الكثير من المسلمين, نسأل الله السلامة. طيب بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. اليوم إذا تكلمنا عن حديثين إن شاء الله نحفظهم للمرة القادمة. House of Gabe, dass wir diese beiden Hadithe bis zum nächsten Mal lernen, inshallah. Beide sind von Aisha. Das erste, يغزو جيش, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم, يغزو جيش الكعبة فيخسف بأولهم وآخرهم, فإذا كانوا ببيداء من الأرض فيخسف بأولهم وآخرهم. فقالت عائشة, قلت يا رسول الله كيف يخسف بأولهم وآخرهم وفيهم أسواقهم ومن ليس منهم؟ قال يخسف بأول مؤخرهم ثم يبعثون على نياتهم. متفق عليه واللفظ البخاري. وعائشة كذلك قالت, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم, لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية, وإذا استنفرتم فانفروا. متفق عليه, معناه لا هجرة من مكة لأنها صارت دار إسلام. بارك الله فيكم. Diejenigen, die das auf Arabisch lernen können, das ist besser und das ist richtiger. Diejenigen, die das nicht machen können, dann lernen sie auf Deutsch. Bis zum nächsten Mal, inshallah. بارك الله فيكم جزاكم الله خيرا.